Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute soll es um Cafés in New York City gehen und nicht nur um Cafés, sondern besonders um Museumscafés. Da gibt es nämlich eine ganze Reihe und die sind immer im Stile der Museen selber. Sodass wir beginnen werden mit einem österreichischen, deutschen Museum, wo auch natürlich ein Wiener Kaffeehaus ist, wo Sie auch gleichzeitig natürlich zum Mittag essen können. Und dann habe ich natürlich für Sie größere Museen, andere Museen, die natürlich auch diverse Lokalitäten haben. Ein sehr, sehr schönes Restaurant gibt es im Metropolitan Museum. Da muss man in den ersten Stock. Das ist eine Art Privatraum, in dem man essen und speisen kann. Dann gibt es unten das ganz große Selbstbedienungscafé, wo aber man einen herrlichen Blick in den Park hat und den Central Park natürlich. Und es gibt natürlich diverse Coffeeshops am Straßenrand in New York City, wo Sie immer und überall vorbeikommen können. Es gibt ein sehr, sehr schönes im Frick, glaube ich, keins, aber es gibt ums Frick herum natürlich, da kann man also auch viele Dinge sehen. Und wir haben natürlich für Sie ein bisschen ausgeholt, zu sagen, gehen Sie in den Lincoln Center oder gehen Sie den Straßen entlang und schauen Sie sich dort um. Im Lincoln Center gibt es ganz viele wunderbare Orte, wo man sich ausruhen kann. Man kann sich auf Bänken ausruhen, man kann die schönen Auslagen in den Fenstern sehen und man kann natürlich auch zum Beispiel zu der Nationalbibliothek gehen. In New York City gibt es eine ganz, ganz tolle Public Library und keine nationale, sondern eine Public Library, also die New York Library, und das ist auch ein ganz, ganz toller Bau und da kann man auch an verschiedenen Stellen vorher, hinterher sich raussetzen und in den Park schauen. Da gibt es einen großen Park und sehr, sehr viele Stühlchen, wo man sich hinsetzen kann mit selbstgebrachtem Essen oder mit den einzelnen Ständen und Restaurants. Da kann man auch einiges einkaufen. Wenn Sie natürlich einfach durch die Straßen schlendern, da finden sich natürlich auch sehr, sehr viele kleine Orte, wo man einfach lauschig sitzen kann, viele Restaurants und eben auch Stühlchen, Bänke überall und die New Yorker sind nicht faul und vor allem die Touristen nicht, um sich natürlich noch etwas extra irgendwo zu kaufen und sich dann damit hinzusetzen. Das kann sein von einem Foodtruck, der ist vor dem Metropolitan Museum, da kann man also von noch tagelang essen, wenn man sich das aufheben will, das Essen, und das mit nach Hause nehmen. Oder man kann also auf den Stühlen vor dem Museum sitzen und da sind Kinder, die spielen, oder es sind auch Erwachsene, die schreiben, Karten schreiben, gibt es immer noch, oder an ihren Handys spielen. Jedenfalls überall gibt es Möglichkeiten, sich auszuruhen. Im Guggenheim Museum zum Beispiel gibt es auch ein sehr schickes Café. Das ist natürlich das Frank Lloyd Wright Café und da kann man also sehr schicke Sachen auch trinken und essen und auch wieder auf die Straße hinunterschauen, auf die Fifth Avenue und da auf Barhockern sitzen und sich ein bisschen umtun. Inzwischen sind die Museen auch alle wieder geöffnet. Man ist natürlich vorsichtig, dass man nicht zu viele Menschen hineinlässt auf einmal, aber wie gesagt, Museen und New York, das ist einfach eins. Und wenn man es darf, dann geht man dahin, wo Unterhaltung ist. Draußen im Park ist es natürlich am allerschönsten, im Sommer ganz besonders. Und unter schönsten Bäumen zu sitzen, machen Sie das und reisen Sie wieder. Das ist natürlich für alle auch etwas, was man im Sommer wieder ins Auge fasst. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei unserem kleinen Rundgang durch New York. Wie gesagt, von Museum zu Museum. Das Whitney ist inzwischen ein bisschen umgestaltet. Das heißt, das gehört jetzt auch zum Metropolitan Museum dazu. Aber das Museum of Modern Art, das gibt es nach wie vor. Und auch das hat eine sehr schicke Sitzmöglichkeit draußen unter im Garten zwischen Skulpturen, zwischen sehr viel Modernen und auch Picassos Ziege. Jawohl, die gibt es immer noch dort. Und natürlich kann man, wie gesagt, auch einfach auf der Bank vor den Geschäften sitzen oder vor dem Museum. Das ist jedem selbst überlassen. Eigentlich gibt es überall auch Selbstbedienungsläden. Also wer irgendwo schnell einkehren möchte und kein Drei-Gänge-Menü oder einen riesen Hamburger im Hard Rock Café zu sich nehmen will, der kann es eben auch unterwegs. Überall gibt es was zu knabbern, was zu essen, ob es Eis am Stiel ist oder Haselnüsse, gebrannte Mandeln, was immer Sie wünschen, es wird verkauft. Und die findigen Händler, die haben sich auch durch das Jahr, in dem wenig auf war, sicher durchgemogelt, indem sie vielen Menschen einiges verkauft haben, eben unterwegs und draußen. So, jetzt viel Spaß bei unserem kleinen Rundgang durch New York City und vielleicht haben Sie einiges dazu auch noch beizutragen. Sie können uns jederzeit und gerne schreiben an info@germanradioshow.com und wir freuen uns, wenn wir das lesen können, was Sie erlebt haben, denn das kann man natürlich in der nächsten Sendung unterbringen. Wir sagen es weiter. So, viel Spaß wünscht Ihnen am Mikrofon Susanne Nielsen und an der Technik Bill Davidson. Wir sind am Lincoln Center und hier ist Musik, einfach so. New York, Kunst und Museen, soweit die Füße tragen, heißt unsere Sendung heute. Und ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Susanne Nielsen und ich mache mit Ihnen heute einen Ausflug. Ich lade Sie ein, mit mir die New Yorker Museen zu besuchen. Wir haben ein bisschen Musik im Hintergrund und zwar vom Lincoln Center und da spielt eine Jazzband. Wahrscheinlich sind das Studenten der Juilliard School of Music und die ist gleich hinter dem Lincoln Center, sodass man da also ganz schön auch diese Musik sich anhören kann. Was interessant ist, ist natürlich, dass der Lincoln Center auf unserer Seite, ist er ganz oben bebildert oder gezeigt im Foto, eigentlich auch ein Museum ist, denn dort sind einige Chagalls, die da hängen, große Wandteppiche, die nach Entwürfen des berühmten Künstlers entstanden sind und die natürlich von weitem ein ganz toller Blickfang sind. Ganz groß und rot ist eine. Und wie gesagt, man geht auf das Gebäude zu und sieht oben diese tolle Kunst. Aber man möchte natürlich ein bisschen herumlaufen und da hat New York verschiedene Möglichkeiten. Und wir bleiben so ein bisschen in den einzelnen Epochen, damit Sie eine ja, so ein bisschen eine homogene Führung bekommen von diesem und jenem. Machen Sie mit uns einen Ausflug nach New York und mit ein bisschen Muße und vielen Kaffeepausen im Museum oder um die Ecke ist viel zu sehen und zu entdecken. Unsere erste Begegnung mit Kunst war dieses Jahr ein deutsches bzw. österreichisches Mittagessen mit anschließendem Eiskaffee. Die Eisbällchen hier waren sogar mit Zuckerglasur überzogen und verfeinert. In der neuen Galerie, neue Galerie heißt nämlich dieses private Museum, wo Klimt dieses Jahr 2012 gefeiert wird und das berühmte Bild der Adele Bloch-Bauer nun in der Galerie ist und auch zwei Leuchter rechts und links von sich jeweils einen stehen hat. Diese waren auch zeitweise verschwunden, wurden aber ursprünglich einmal mit diesem Bild zusammen gezeigt, sodass ein altes Foto uns zeigt, aha, hier sind sie, die Leuchter, und hier sind sie wieder. Zum Mittagessen steht man erst einmal 20 Minuten an, aber mit netter Gesellschaft, mit der man sich über die Ausstellung und vieles mehr unterhalten und austauschen kann. Tipps für den weiteren Kunstweg durch Manhattan sind willkommen und neben uns saß dann zum Schluss, als wir dann endlich Platz fanden, eine deutsche Familie, die im Café des Museums tatsächlich, will man von amerikanischer Seite aus doch sicher eigentlich ein bisschen staunt, nur Kaffee und Kuchen zu sich nahmen. Hierfür steht man als Amerikaner meist nicht so lange an. Da geht man schnell in einen der zahlreichen Kaffeeshops und nimmt sich eine Tasse Kaffee. Aber so kunstvoll haben wir bei zwei Bratwürstchen auf Sauerkraut von Schaller und Weber natürlich selten serviert bekommen. Und im Jahrhundertwende alten holzgetäfelten Salon fühlte man sich durchaus wie in Europa. Auf der Karte stehen diverse Cafés, wie der Einspänner, echt wienerisch serviert. Ja, und dann geht's natürlich weiter, und zwar durch die Museen. Und unser Weg führte uns in diesem Falle ja gar nicht so weit, sondern eigentlich über die Straße. Nach einem Mittagessen ist es Zeit für einen Rundgang durch die neue Galerie, ein herrschaftliches Haus, in dem man gegessen hatte unten, und im Keller kriegt man schneller Platz, in dem kleinen Keller im Café, im unteren Stockwerk, aber wie gesagt, alle wollen eigentlich in dem holzgetäfelten, ja, eigentlich in der guten Stube, in schönen Salon sitzen und rausschauen auf die Straße. Ja, in diesem hochherrschaftlichen Haus von 1870, das mit Kunst an den Wänden, die auch wohl ein Hausbewohner von damals gehabt hätte, dekoriert ist, da fühlt man sich besonders wohl. Wer im gleichen Stil weitermachen möchte, der gehe nämlich hinüber über die Straße und zwei Blocks südlich der 86. Straße und findet die Tiffany-Ausstellung im Metropolitan Museum gleich am Central Park. Also nur ein Teil des großen Museums ist das natürlich. Da gibt es alles von ägyptischer, antiker Kunst bis zu 20. Jahrhundert. Ja, und man kann natürlich sich auch dort im Café, im Selbstbedienungscafé stärken. Man kann sich hinsetzen, man kann auch auf dem Dachgarten anstehen. Schon freitags ist das schön, am Freitagabend in der Dämmerung mit Blick auf die Stadt. Und dem können wir noch einen Besuch der Frick Collection empfehlen. Jetzt ist nämlich um die Ecke. Auch dies ist ein hochherrschaftliches Palais mit Anklängen an Barock und Rokoko. Im 19. Jahrhundert erst erbaut und alles ist hier im Original. Und man kennt jedes Bild, was da an der Wand hängt, aus dem Geschichtsbuch. Ein Esszimmer mit wandfüllenden Fragonards. Wer hätte das gedacht? Dieses Bild ist besonders beliebt und man spricht sehr oft über diesen Liebesbrief, der da von der Dame gelesen wird. Also ein schönes Rokoko-Bild im Speisesaal der Frick Collection. Ein schönes Haus, schräg gegenüber, ein paar Straßen weiter als das Metropolitan Museum of Art. Man könnte nun zurück zum Metropolitan Museum spazieren und dort im hübschen Restaurant mit Blick auf Skulpturen und in Central Park auf Marmorböden im französischen Korbstühlen elegant sitzen, an den Tischen nämlich dort, oder sich an einem der vielen Food Trucks, jetzt sogar mit Leuchtschriftbändern am oberen Teil der Aluminium Wagen, auf dem Heimweg für erstaunlicherweise ca. $5 ein Huhn und Reis essen mitnehmen. Vor dem Metropolitan Museum allerdings sind die Mahlzeiten ein paar Dollar teurer. Da ist es fast $10, aber für eine Einzelperson mit Kühlschrank in der Bleibe ist dies eine Mahlzeit für 2 Tage. Also viel und üppig. Ja, ein weiterer Weg, der uns durch New York führt, und zwar auch wieder in Museen, aber in diesem Falle moderne pur, wäre der Gang von Whitney bis MoMA. Ein weiterer Weg eben, der der jungen Moderne im zweiten Teil des 20. Jahrhunderts ansetzt, ist der Besuch des Whitney Museums der Moderne mit seinen Installationen und sogar dem Verkauf von afrikanischen Skulpturen bei meinem Besuch. Da stand nämlich jemand auf der Straße und bot diese an. Das ist natürlich sicherlich nicht immer der Fall. Von diesem Museum sollte man unbedingt weiter zum MoMA, dem Museum of Modern Art, wo man freitags nachmittags von 4 Uhr ab alles umsonst sehen kann. Die Massen an Besuchern, die kann man unter der Woche natürlich eher vermeiden, wenn man das möchte. Eine Mitgliedschaft ist ein Weg, mehrmals hinein zu können, das ist auch eine Möglichkeit, denn es gibt mehrere Restaurants. Eine nach wie vor ist die schöne Skulpturenterrasse. Da kann man sich sicher so einfach hinsetzen. Es ist also kein Imbiss dort unten draußen. Es ist meistens oben. Und draußen steht zum Beispiel Picassos bronzene Ziegenskulptur. Die ist recht bekannt. Und viele Stockwerke mit zeitgenössischer Kunst von Beginn des 20. Jahrhunderts. Und ich sah da zum Beispiel die große Cindy Sherman-Retrospektive, große, große Fotografien dieser sich immer in Szene setzenden Künstlerin Cindy Sherman. Modernes findet man auf der Dachterrasse des Metropolitan Museums auch. Wechselnde Bildhauer zeigen Riesenobjekte und Installationen, manchmal sogar begehbare. Geht man durch Soho, findet man Kunst auf der Straße, die aus Kombis verkauft wird oder entlang der Bürgersteige. Je kreativer, desto besser. Eine junge Frau fand man in einem leerstehenden Ladenlokal in Soho, wo sie ihre auf Facebook ausgestellten Eigengesichter, die sie ein Jahr lang in Selbstfotografie hatte machen können, zeigte und nun eben als Vernissage darbot. Am Columbus Circle, übrigens sagte sie mir, alles ist for sale. Was natürlich dazu einlud, nicht nur auf Facebook zu gehen, sondern eben auch diese Sachen mit nach Hause zu nehmen. Am Columbus Circle, ganz in der Nähe des Lincoln Center, steht das Designmuseum, das in vielen Etagen schönste und nachdenkenswerte Designobjekte zeigt, fast schöner als im Whitney. Und die japanische Galerie strahlt besonders Ruhe aus. Ich traf eine junge deutsche Frau, die vor einem Kronleuchter, der abgestürzt aussah, war es aber eigentlich nicht. Der war so wunderschön halb auseinandergenommen hindrapiert und drumherum um diesen roten venezianischen Lüster saßen Krähen. Auch diese natürlich nicht lebendig, sondern ausgestopft, glaube ich, waren sie. Und das war eine besonders interessante schwarz-rote Plastik sozusagen oder Installation, könnte man heute sagen. Leider hat das Folklore-Museum in der Nähe nur noch eine große Grundfläche in einem Wolkenkratzer, da man das Museumsgebäude nicht mehr bezahlen konnte. So ist dieses Opfer, dieses Museum Opfer einer Bewegung, die letztlich nicht an die langfristige Wertschätzung von Outsider-Art glaubte, ein Begriff, der nun weltweit gilt und die ursprüngliche La Brute hinter sich ließ. Dennoch ist Wölfli, der Schweizer Künstler, der 30 Jahre in einer Anstalt lebte und dessen Professor bzw. Arzt sich seine Zeichnungen aufhob und dadurch der Nachwelt erhielt, noch an der Wand. Schade nur, dass die vorwiegend freiwilligen Helfer in diesem Museum, in dem Rest dieses Folklore-Museums, so wenig über die Sammlung wissen. Jedoch die Jazzkonzerte sehr lieben, die man unter der Woche immer dort veranstaltet. Wir hoffen, Ihnen hat unser Rundgang ein bisschen gefallen, dass Sie Anregungen bekommen haben und dass Sie sich vielleicht in Richtung New York dann in Bewegung setzen und dort mal unsere Dinge, die wir Ihnen erzählt haben,